kleiner Mann. Hässlicher Junge, ich muss nicht mal im Pott sein, um den Pott zu führen. Guck deine Bitch-Moves, verschließen dir vor Gott die Türen. Ich will kein Rapper sein, ich will den Kids was sagen. Du fährst wie ein Domus Sick Halluf mit ner Bitch im Wagen. Fühlt sich geil, du bist peinlich dumm. Mit 16 schlug ich erwachsene Männer. Du und deine Crew schlagen kleine Jungs. Geil, du bist überkrass, high auf deinem Übergras. Komm einmal nach Wesel und ich zeig dir, was du überhast. Feiglinge, Lügner, was? Wisst ihr vom Beef, wenn Kacke dampft? Kommt drauf an, wie viel und ob du Brüder hast. Du warst im Wiener Knast, ziehst Zeug, Deals braun. Du bist gefährlich wie Spielzeug zu klauen. Ich kann mich nicht aufhalten mit Dingen wie diesen, Mann. Ich hab Sachen zu erledigen, nur Bimmel, wir spielen das Step.